Ein deutsches Märchen. Der Prinz und das ehrliche Mädchen. Diese Geschichte handelt von Prinz Clariant, einen gut aussehenden und weisen jungen Mann. Sein Vater, der König, war stolz auf ihn und suchte seinen Rat in allen Angelegenheiten des Königreichs. An diesem Tag mussten zwei wichtige Entscheidungen getroffen werden. Warum willst du sie nicht heiraten? Sie ist die Tochter eines mächtigen Königs. Vater, ich werde niemanden heiraten, nur weil sie eine Prinzessin ist. Welche anderen Eigenschaften suchst du denn noch bei einer Frau? Die eine Eigenschaft, von der jede andere gute Sache abhängt. Die eine Eigenschaft, von der jede andere gute Sache abhängt? Ja, der Premierministerin wünscht, sie zu sehen. Ah, schickt ihn rein. Warum wollen Sie in den Ruhestand gehen? Sie sind der Premierministerin, seit mein Vater hier regiert hat. Sohn, sag du uns, wo sollen wir einen Mann finden, der so kenntnisreich und engagiert ist wie er? Vater, ich habe von ihm gelernt, dass Wissen erworben werden kann. Engagement und alles Gute aber hängen von dieser einen Eigenschaft ab, der wichtigsten Eigenschaft von allen. Über welche Eigenschaften sprichst du immer wieder? Ich habe einen Plan. Der Prinz erzählte dem König und dem Premierminister seine Idee, wie man einen fähigen Premierminister für das Königreich auswählt. Und so wurde am folgenden Tag im Königreich eine Botschaft verkündet. Der Herr Ministerpräsident unseres Königreiches geht in den Ruhestand. Der König bittet alle, die sich um das Amt des Premierministers bewerben möchten, in der Morgendämmerung, zwei Tage nach dem heutigen Tag, im Palast anwesend zu sein. Seine königliche Hoheit, unser König, wird sie auf die Probe stellen. Ich frage mich, was der König vorhat. Premierminister zu sein ist nicht einfach. Es erfordert viel Engagement und Wissen. Um Premierminister zu sein, braucht man mehr als nur Engagement oder Wissen, sondern auch die Liebe zum Land und Leuten. Es erfordert die Zärtlichkeit eines Vaters und die Fairness eines Richters. Und das alles beruht nur auf einer Eigenschaft. Tiara, wenn du glaubst, so viel über die Rolle des Premierministers zu wissen, warum bewirbst du dich dann nicht? Und so bewarb sich Tiara. Zwei Tage später war sie mit 10 weiteren Leuten im Palast. Der Prinz sprach mit allen. Ich spreche zu euch im Namen meines Vaters. Jeder von euch weiß, ein Premierminister zu werden, erfordert Engagement und Wissen. Aber darüber hinaus erfordert es so viel Liebe zu Land und Leuten. Es erfordert die Zärtlichkeit eines Vaters und die Fairness eines Richters. Also hat seine königliche Hoheit einen Test für euch alle erdacht. Hier ist ein Korb mit Mais- und Bohnensamen. Nehmt die Körbe an euch. Jeder von euch erhält ein Stück Land in einem Teil des Palastgartens, in dem ihr diese Samen aussehen sollt und sicherstellt, dass sie zu gesunden Pflanzen heranwachsen. Ihr dürft bei der Aufgabe keine Hilfe in Anspruch nehmen. Die Art und Weise, wie ihr den Garten pflegt, zeigt euer Engagement, eure Zärtlichkeit und eure liebevolle Fürsorge. Am Ende eines Monats werden wir den besten Garten auswählen und die Person, der er gehört, wird unser nächster Ministerpräsident sein. So pflegten alle Bewerber um das Amt des Premierministers ihre Gärten mit größter Sorgfalt und innerhalb einer Woche zeigten sich Sprossen in allen Gärten mit einer Ausnahme. Tiara, warum wächst denn in meinem Garten nichts? Habe ich etwas falsch gemacht? Tiara versuchte immer wieder ihr Bestes. Der Monat verging und es war der Tag der Endkontrolle und Auswahl. Alle Gärten mit Ausnahme des von Tiara sahen wunderschön und gesund aus. Es war immer noch nichts von einem Trieb oder einer Pflanze darin zu sehen. Der Prinz und der König kamen an. Sie sahen sich alle Gärten an. Und kamen schließlich zu Tiaras. Oh, kein einziger Stängel! Es tut mir so leid, Hoheit. Ich habe mein Bestes gegeben, aber ich konnte nichts zum Wachsen bringen. Der König und der Prinz gingen weg, ohne etwas zu sagen. Und es war Zeit, den Sieger bekannt zu geben. Im Namen seiner königlichen Hoheit verkündige ich die Gewinnerin dieser Aufgabe, unsere nächste Premierministerin, Frau Tiara Campbell. Bevor ihr gebeten wurdet, die Samen zu nehmen, hatte ich gesagt, dass es harter Arbeit und Wissen bedürfe, um Premierminister zu werden. Was ich euch nicht gesagt habe, war, dass jeder dieser einzelnen Werte nur aus dem einen Prinzip stammt, dem Prinzip der Ehrlichkeit. Weil die Person, die nicht ehrlich ist, nicht hingebungsvoll sein kann, nicht wirklich lieben kann und auch nicht fair zu irgendjemandem sehen kann. Die Samen, die wir euch allen gegeben hatten, waren tot. Aus ihnen konnte nicht ein einziger Spross oder eine einzige Wurzel wachsen. Dass ihr eine üppige, gesunde Ernte hattet, zeigt nur, dass ihr betrogen habt, nur um seine Hoheit zu beeindrucken. Nur eine Person hat diese Aufgabe mit Ehrlichkeit und Integrität erledigt. Und das ist Tiara. Das ist nicht fair. Wir haben immer noch blühende Gärten angelegt. Ja, ja! Es tut uns so leid, Hoheit. Als wir nichts auf dem Land wachsen sahen, dachten wir, wir hätten etwas falsch gemacht und daher neue Samen geholt. Tiara war die Einzige, die den Mut hatte, die Aufgabe gemäß den Regeln fortzusetzen, auch wenn die Gefahr eines Fehlschlages bestand. Sie allein hat es verdient, die Premierministerin zu sein. Ja! Ja. Tiara allein verdient es, Premierministerin zu sein! Tiara allein verdient es, Premierministerin zu sein! Premierministerin, ich möchte Ihren Rat in einer wichtigen Angelegenheit erhalten. Mein Vater wünscht sich, dass ich heirate. Was denken Sie? Würden Sie mich als Ihren Ehemann auswählen, wenn Sie könnten? Ich kenne Sie kaum, Hoheit. Und ich kann niemanden heiraten, nur weil er ein Prinz ist. Das sage ich immer wieder meinem Vater. Ich kann niemanden heiraten, nur weil sie eine Prinzessin ist. Wie Sie sich sicher schon erraten haben, schienen der Prinz und die Tiara viel gemeinsam zu haben. Sie dachten gleich und beide schätzten Ehrlichkeit mehr als alles andere. Und deshalb respektierten sie sich gegenseitig und wurden beste Freunde.